zwei Polizei. Ein, zwei Polizei. Ein, zwei Polizei. Ein, zwei. Ein, zwei. Check. Was liegt an, Kumpel? Weißt du, das meiste Zeug auf meinem Ärmel ist Thank you. ich rocke in der Disco. Kumpel, yeah.